1. Gott nimmt seinen Platz in der Versammlung der Mächtigen ein und richtet in mitten der, die als Gott bezeichnet werden. 2. Why lange werdet weiterhin angerecht erteilen und die Sache der Gottlosen unterstützen? 3. Sorgt für Gerechtigkeit zugunsten der Schwachen und Weisen, verschafft den Elenden und Bedürftigen Recht. 4. Rettet die Schwachen und Armen und befreit sieaus der Unterdrückung durch die Gottlosen. 5. Doch sie besitzen weder einzig noch Verstandnis und wandeln in geistiger Finsternis, wodurch die Grundlagen der Gesellschaft ins Wanken geraten. 6. Ich selbst habe einst erklärt, seid Gotter und Elson des Höchsten. 7. Denik werdet wie gewöhnlich Menschen sterben und wie jeder andere Herrscher zu Fall kommen. 8. Erhebe dich, o Gott, und richte die Erde, denn du bist der Rechtmäßige Herrscher über all Völker.